Liebe Glaubensgeschwister, lieber Pastor, liebe Mitarbeiter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass wir an diesem Abend von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem hier sein dürfen. Vielen Dank für die herzliche Aufnahme und Betreuung im Vorfeld. Ich darf ganz kurz ein paar einführende Bemerkungen zu unserem Dienst machen. Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem ist ein Dienst des Trostes, gemäß Jesaja 40,1. Wir machen viele Projekte auf der ganzen Welt und ich möchte ganz kurz ein paar Punkte noch dazu sagen. Historisch entstanden ist dieser Dienst im Jahre 1980, nachdem die Knesset in Israel, das israelische Parlament beschlossen hat, dass Jerusalem unteilbar und ewige Hauptstadt ist und viele Länder ihre Botschaften abgezogen haben. Dort gab es dann Christen, die gesagt haben, wir möchten unsere Solidarität mit dem jüdischen Volk für Israel zeigen und so wurde die Botschaft gegründet. Sie ist in über 60 Ländern mittlerweile tätig und seit 2004 gibt es auch hier in Österreich einen Zweig. Der Mann, der sie mit eröffnet hat, kommt auch ursprünglich aus Wien, nämlich Teddy Kollek, der frühere Bürgermeister von Jerusalem. Wir versuchen in allen Städten des Landes soziale Projekte im Rahmen eines Aid-Programms durchzuführen und wir unterstützen alle Schichten in der israelischen Gesellschaft, in besonderer Weise Armutsgefährdete wie Einwanderer oder Holocaust-Überlebende. Wir haben verschiedene Projekte. Wir unterstützen monatlich Holocaust-Überlebende, die einfach sehr alt sind und der Hilfe bedürfen. Wir haben jetzt in Haifa ein großes Heim, auch ein Haus gekauft, renoviert und dort können Holocaust-Überlebende einziehen, sind schon eingezogen aus dem einen Haus, sind in den letzten 2 Jahren 3 Häuser geworden und dieses Projekt hat großes Echo auch in Israel und international gefunden. Wir unterstützen die Aliyah, das ist eben die Rückkehr der Juden nach Israel, weil wir überzeugt sind, dass dieser Prozess der Rückführung der Juden ganz einfach etwas ist, was uns in der Bibel schon in den prophetischen Aussagen unterkommt und dass Gott heute sein Volk zurückführt. Wir sind auch in den Medien vertreten. Ich habe mir erlaubt, ein paar Broschüren aufzulegen. Die sind gerne zum Mitnehmen. Wir haben ein Magazin, das heißt Wort aus Jerusalem. Und wir senden das gerne Interessierten zu. Wir haben einen Newsletter und vieles andere mehr. Kann man sich alles elektronisch ansehen. Wir sind auch politisch insofern aktiv, so im letzten Herbst, wo es darum geht, unsere Stimme als Christen für Israel und für das jüdische Volk zu erheben. Und auch hier gab es vielerlei Reaktionen in unserem Staat auf diese Schreiben. Auch für junge Menschen gibt es ein eigenes Projekt, nennt sich Crafted. Junge Menschen sind in besonderer Weise hier eingeladen, auch nach Israel zu kommen. Und wir sind auch in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte, vertreten, sowie in einem Ausschuss der Knesset für jüdisch-christliche Beziehungen. Gerade vor einem Monat haben wir eine Gedenkzeremonie anlässlich 70 Jahre Wannsee-Konferenz in Jerusalem durchgeführt. Aus Österreich sind 9 Vertreter gekommen von christlichen Gemeinden, die einfach ihre Solidarität zu den Juden gezeigt haben. Einmal im Jahr gibt es ein ganz großes Fest, ein Laubhüttenfest. 5.000 bis 6.000 Christen kommen aus der ganzen Welt zusammen, beten gemeinsam den Herrn an, feiern ihn, besuchen Seminare. Ich lade dazu herzlich ein. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, dann zum Stand hinten zu kommen, den Infostand. Auch eine Konferenz steht in Kürze bevor am Bodensee, wer da Interesse hat. Und zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz sagen, dass wir ein paar Schriften mitgenommen haben. Wer sich vielleicht fragt, warum soll ich überhaupt Israel unterstützen? Wir haben hier eine gut lesbare Serie, die Antwort auf diese Fragen gibt, was die Bibel dazu sagt. Auch unser Referent hat 2 Bücher geschrieben. Ein Buch Israel mehr als man denkt, das ist das erste, und das zweite Israel mehr als Kibbutz und Orangen. Und damit bin ich ja schon beim Hauptredner, den ich ganz kurz vorstellen darf. Ich freue mich sehr, dass Doron Schneider nach Österreich gekommen ist. Er ist ein Israeli, der einfach die Gesellschaft kennt. Er ist ein messianischer Jude und er wird ein bisschen was zu seiner Person auch noch sagen. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem mit und ist dort Direktor für Public Relations. Und ich darf ihn nun bitten, zu uns zu sprechen. Bitte, Doron. Ja, Shalom. Grüße alle ganz, ganz lieb mit einem Gruß aus Jerusalem. Das ist mir ein bisschen niedrig hier. Ich nehme den. Geht das, ne? Die Musiker, vergibt mir hier mal ein bisschen. Wir Israelis müssen erstmal alles umräumen. Das ist ganz. Das ist super. Ja, das ist ein bisschen höher. Alles klar. Ja, liebe Grüße aus Israel. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und auch so viele Israel-Freunde sehen zu dürfen. Oder wer noch nicht ganz Israel-Freund ist, der wird hoffentlich heute nach dem Vortrag ein Israel-Freund. Ganz kurz für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli überhaupt Deutsch spreche. Das ist nicht normal, dass alle Israelis Deutsch sprechen. Ich spreche nur Deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin. Und mit 10 Jahren sind wir nach Israel eingewandert. Meine Eltern haben mich damals einfach so mitgeschleppt. Und seitdem lebe ich dort und lebe dort in Israel und will auch nicht mehr zurück. Auf alle Fälle, ich wohne mit meiner Familie in Ma'aleh Adumim. Das ist ein Bild von meiner Familie und meinen 4 Kindern und meiner Frau. Das ist der Blick von unserem Wohnzimmer in der jüdischen Wüste. Ihr seht, es sieht ein bisschen anders in der Umgebung aus wie hier. Fehlen noch ein paar Bäumchen, aber wir wohnen dort in der jüdischen Wüste gegenüber. Das sieht man ein bisschen schwierig, aber da sind kleine Beduinendörfer. Mit den Beduinen dort haben wir gute Beziehungen. Nur damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, woher ich komme, weshalb ich so viel trinken werde heute, weil wir wohnen in der Wüste. Es hat auch nicht so viel geregnet dieses Jahr, deswegen hole ich hier ein bisschen nach. Dort in Ma'aleh Adumim, das ist übrigens eine jüdische Stadt, die in den Medien ständig immer noch als Siedlung bezeichnet wird, obwohl wir schon über 40.000 Einwohner haben. Das ist nur ein kleiner Zipfel, von dem wir sehen. Aber jedes Mal, wenn darüber berichtet wird, dann steht immer nur jüdische Siedlung. Ja, das klingt in den Medien immer so negativ. Obwohl das in der rein biblisch etwas sehr Positives ist. Und dort haben wir auch vor 7 Jahren eine messianische Gemeinde gegründet. Und die ist auch am Wachsen. Und das ist ein großer Segen für uns als messianische Juden. Ihr wisst doch, was messianische Juden sind, ne? Das sind einfach Juden, die an Jesus glauben. Wir nennen uns halt nur so in Israel, aber das ist nicht irgendwie, wer das zum ersten Mal hört, der darf nicht meinen, das ist irgendwie eine neue Sekte oder eine neue Gruppe oder so. Nein, wir Juden, die wir an Jesus glauben, wir nennen uns halt so in Israel. Und solch eine Gemeinde haben wir dort gegründet und die ist auch am Wachsen und immer mehr und mehr von den Bewohnern der Stadt schnuppern mal hinein, kommen dazu und lassen sich sehr bald auch danach taufen. Wir haben auch einen Gefängnisdienst dort in der Gemeinde und wir haben auch einen Gebetskreis zwischen Juden und Arabern und das ist ein großer Segen, wo Juden und Araber zusammenkommen und miteinander und füreinander beten und das ist etwas ganz Sensationelles, besonders für uns und das sind meistens junge Leute, israelische Soldaten oder die gerade ihren Militärdienst beendet haben, kommen zusammen mit jungen Arabern, die zum Teil auch terroristisch aktiv waren, bevor sie ihr Leben Jesus übergaben. Und dass wir jetzt miteinander beten können und füreinander, das ist ein großes Wunder. Eine junge Palästinenserin, muslimischer Background, hatte vor, sich in einen Bus zu setzen in Haifa, in einen jüdischen Bus, und mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen. 2 Monate bevor sie es getan hat, sie war schon in Kontakt mit der Hamas-Terrororganisation, aber 2 Monate davor hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Und heute sitzt sie mit uns im Gebetsraum und wir beten miteinander und füreinander. In der Freizeit geht sie mit meiner Frau irgendwo ins Café trinken und plaudern und es ist ein super Verhältnis. Und so etwas kann nur durch Jesus geschehen. So etwas, der wahre Frieden zwischen Juden und Araber wird nicht von den Politikern kommen, wird nicht durch ein Friedensabkommen geschehen, sondern von den wahren Nachfolgern Jesu, ob Juden oder Araber. Und ich glaube, und so wie Jesus auch begonnen hat und sein ganzes Evangelium in die ganze Welt verbreitet hat, mit seinen Jüngern, mit seinen 12 Jüngern, einfache Fischerleute, er hat die Politiker nicht dafür gebrauchen können und die großen und berühmten Leute, nein, die einfachen Fischerleute waren das, die nachher das ganze Evangelium verbreitet haben. Und so bin ich auch davon überzeugt, dass der wahre, echte Frieden kommen wird von den wahren Nachfolgern Jesu, auf beiden Seiten. Amen. Ich bin zwar heute hier als Israeli, als Jude und werde natürlich mein Volk heute vertreten. Und das kommt gleich. Und, ja, das überspringen wir mal. Ich muss mich ein bisschen kurz halten. Und ich bin zwar hier als Jude und als Israeli und werde natürlich heute von meinem Volk reden. Aber ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich sage das vor jedem Israel-Predigt oder Vortrag. Es ist mir sehr wichtig, das im Voraus zu betonen. Wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araber-Feinde sein. Das wird so falsch verstanden. Und viele meinen, wenn ich Israel lieb habe, muss ich die Araber hassen, muss ich gegen die Araber sein. Das muss überhaupt nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist nicht christlich und auch nicht biblisch. Denn Gott hat auch einen wunderbaren Heilsplan für die Araber, für die Palästinenser. Und Gott hat die Araber oder Palästinenser nicht einen Millimeter weniger lieb als uns Juden, auch wenn sie uns momentan noch ärgern. Und aber versteht mich nicht falsch, wenn wir Israel lieb haben, dürfen wir nicht automatisch die Araber hassen. Ich habe sehr viele Araber und Palästinenser auch als Freunde, die bei mir zu Hause ein- und ausgehen und ich bei ihnen. Und das ist meistens gar nicht so schwarz-weiß, wie das die Medien sehr oft darstellen. Ja, kurz zurück zu diesem Bild, damit ihr, ich habe meinen dreijährigen Militärdienst in Israel gedient. Ich habe dort, war in der Marine. Und nach den 3 Jahren in der israelischen Marine müssen wir jedes Jahr nochmal 3-4 Wochen zum Reservedienst. Das muss ich bis heute noch machen. Bis wir 45 Jahre alt sind, müssen wir jedes Jahr noch 3-4 Wochen zum Reservedienst. Und das gehört einfach mit zum Leben. Das tun wir nicht gerne, das tun wir nicht aus Langeweile, das tun wir, weil wir einfach umzingelt sind mit nur arabisch-feindlichen Nachbarstaaten, die uns da gerne alle weghaben wollen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das gehört leider zum israelischen Alltag mit dazu. Auch in 1000 Jahren werden wir mit Netanjahu nicht verhandeln. So hieß es direkt nachdem unser Ministerpräsident Netanjahu gewählt wurde. Die Palästinenser haben sich, seitdem er gewählt wurde, seit den Wahlen in Israel, sich entschlossen, mit dem wollen wir nicht verhandeln. Weil bei ihm, das ist ein Hardliner, bei dem bekommen wir nicht so viel wie bei jemand anders, dann warten wir bis auf die nächsten Wahlen. Und heute schiebt man sehr lieb und sehr gerne die Schuld in die Schuhe, dass die Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern nicht vorwärts gehen. Meistens, weil Israel nicht bereit ist, auf die Grenzen von 67 zurückzugehen oder nicht bereit ist, die Siedlungen zu räumen und dergleichen. Leider tut sich da nichts in diesen Friedensgesprächen. Letztes Jahr hat man uns verboten, 10 Monate Häuser zu bauen in Israel mit der Hoffnung, dass dann die Friedensgespräche wieder ins Leben gerufen werden. Aber nichts ist passiert. Und jetzt bauen wir wieder. haben wir ein paar Mal uns getroffen in den letzten Monaten mit der palästinensischen Delegation in Jordanien und versuchten, die Gespräche wieder ins Leben zu rufen. Nichts passiert. Und trotzdem schuldet man gerne dafür Israel. Anstelle Frieden, dass die Palästinenser von ihrer Seite doch versuchen, auch noch etwas wieder diese Gespräche ins Leben zu rufen, was tun sie? Sie schließen einen Bund mit der Terrororganisation Hamas. Und das signalisiert uns Israelis, wie ernst oder wie nicht ernst sie es eigentlich meinen mit Frieden mit Israel. Weil wer einen Bund schließt mit einer Terrororganisation, die sich als Ziel geschrieben hat, Israel zu vernichten, die kann nicht gleichzeitig Frieden schließen mit Israel. Das geht nicht. Man kann einen Bund schließen mit einer Terrororganisation oder mit Israel, mit beiden, das geht nicht. Und so fragen wir uns in der letzten Zeit, ob die Palästinenser wirklich Frieden wollen mit Israel. Und wie ich schon am Anfang sagte, der echte, wahre Frieden wird nicht durch dieses Abkommen kommen. Der wird durch die Nachfolger Jesu kommen. Und bei diesem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern geht es nicht um die Gründung eines selbstständigen palästinensischen Staates, sondern um die Existenz des jüdischen Staates. Die Palästinenser sind nicht so sehr für ihren eigenen selbstständigen Staat, wie sehr sie sind für die Vernichtung des jüdischen Staates. Deswegen wollen sie ihren eigenen Staat hauptsächlich haben. Darum geht es ihnen eigentlich. Und viele fragen sich jetzt, ja, wie geht es weiter mit Israel? im Zusammenhang mit Iran. Ich bekomme sehr viele E-Mails in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, was hier berichtet wird in den Medien ständig, dass, als ob so wir kurz vor dem Krieg stehen mit Iran. Aber in Israel gibt es momentan keine Kriegsstimmung. Also könnt ihr ruhig nach Israel reisen. Es ist noch ruhig dort. Und ich werde auch oft gefragt, ja, wann wird Israel angreifen? Wird Israel das alleine tun oder mit Amerika? Wie wird Israel angreifen und dergleichen? Und ich kann jetzt das nicht genau erklären, wann. Das dürfte ich nicht, dann müsste ich hier gleich die Versammlung in Luft sprengen. Aber auf alle Fälle, das ist ganz egal. Darauf kommt es gar nicht drauf an. Ich denke, worauf es ankommt, eins weiß ich, Ahmadinejad oder der Iran, auch wenn er eine Atombombe fertig bekommt, damit wird er Israel nicht vernichten. Und das steht so in meiner Bibel. Und ich glaube auch in deiner. Ich glaube, wir lesen die gleiche, ne? Und zwar steht hier ein Bibelvers, oder aus mehreren Bibelversen können wir das herauslesen. Und zwar hier steht im Propheten Amos, es ist der letzte Vers von den Propheten, Amos Kapitel 9, Vers 15. Das habe ich auch hier stehen. Steht, und das kann man sich gut merken, weil es ist der letzte Vers in diesem Buch. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht Jahwe, dein Gott. Ich glaube nicht, dass Gott uns zurückgeführt hat in unsere Heimat, damit Mr. Ahmadinejad auf den roten Knopf drückt. Ich glaube auch nicht, dass er uns zurückgeführt hat in unsere Heimat, wie er es verheißen hat, und damit wir das Land schön entwickeln, grün aufbauen und die Wüste wieder grün machen und dann dieses Land auf ein Silbertablett überreichen an ein anderes Volk. Gott hat noch vieles und Großes vor mit Israel und mit seinem Volk. Und hier ist es eine ganz klare Zusage. Gott sagt das, das sind nicht meine Worte. Sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande. Ups, Gott nennt das sogar unser Land. Überall in der Welt, besonders in den Medien, werden wir beschuldigt, dass wir unser Land weggenommen haben. Wir haben die Palästinenser oder die Araber rausgejagt aus ihren Häusern und haben uns das Land weggenommen. Gott nennt dieses Land unser Land, das ich ihnen gegeben habe. Gott sagt das, das sind nicht meine Worte. Dieses Land hat Gott uns gegeben. Und so ist das eine ganz klare Zusage Gottes, wie die Zukunft aussieht und im Zusammenhang, für wem das Land überhaupt gehört. Trotzdem scheut sich die Welt nicht, Israel oder israelische Produkte zu boykottieren. Es wird immer populärer und populärer. Besonders in Skandinavien werden immer mehr israelische Produkte boykottiert. Weil, ja, wenn ihr israelische Produkte kauft, dann unterstützt ihr ja Völkermord und das alles, was sie Israel so beschuldigen. In England werden sehr oft auch israelische Akademiker boykottiert und dergleichen und vieles andere noch. Israels Ruf und Popularität in der Welt steht oder liegt heute an unterster Stelle seit den letzten 64 Jahren Existenz Israel. Israelis sind so unpopulär, wie sie noch nie waren in den letzten 64 Jahren Existenz Israel. Und es geht immer weiter runter und runter. Und zum größten Teil daran schuld sind die Medien. Die sind leider heute die Meinungsbilder. Die bauen uns unsere Meinung. Ich sage nicht, dass die Medien immer lügen, aber sehr oft berichten sie nur die Reaktion der Israelis, aber nicht die Aktion, die davor geschehen ist. Sie berichten schon, und sehr oft lesen wir dann Zeitungsüberschriften dann über, ja, die israelischen Flugzeuge haben Gaza bombardiert. Aber dass davor, die Wochen davor, tagtäglich viele Raketen aus Gaza geschossen wurden auf jüdische Städte, das wird da nicht erwähnt. Oder manchmal ganz klein am Schluss vom Bericht. Aber die Überschrift muss natürlich groß sein, israelische Flugzeuge bombardierten Gaza. Das stimmt, die Medien lügen nicht, die haben Gaza bombardiert. Aber wenn man nicht den ganzen Bericht berichtet, dann das Ergebnis ist, dass ein falsches Bild rüberkommt und die Leute bekommen einen Ärger und Hass gegenüber den Israelis. Schaut mal diese Bösen. Und leider ist das so und deswegen scheuen sie sich auch nicht immer mehr und mehr Israel zu boykottieren. Israel ist ein winzig kleines Land. Das ist nur eine Idee größer als Niederösterreich. Und viele fragen sich, wieso ein winzig kleines Land wie Israel mit gerade mal 7,5 Millionen Einwohnern, ohne irgendwelchen Bodenschätze, Israel hat keine Bodenschätze, nur und gerade mal 64 Jahre alt, das ist für eine Person vielleicht viel, aber nicht viel, nicht für eine Nation. Dauernd Existenzkriege, Bedrohungen von innen und von außen. Neueinwanderungswellen, manchmal 1 Million Juden kamen 1989 nach Israel eingewandert. Die müssen ja irgendwo untergebracht werden, die müssen ja versorgt werden. Und das alles, mit dem muss dieses kleine, winzige Ländchen Israel fertig werden. Und trotzdem steht Israel mit an erster Stelle an Errungenschaften, was Israel alles erfunden hat, errungen hat. Und was alles aus diesem kleinen Land war. Vor 64 Jahren war dieses Land Wüste, Sumpfland, ein ödes Land. Und heute haben wir schon, allein in den letzten 64 Jahren kamen 10 Nobelpreisträger allein aus Israel. Und Israel hat viele Sachen, viele Erfindungen kommen aus Israel. Ich bringe gleich mal eine Liste. Aber wissen Sie, woher diese Erfindungen alle kamen? Wer daran, warum Israel dazu kam? Das haben wir eigentlich den Arabern zu verdanken. Ja? Denn 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, und das war wirklich alles Sumpf und trocken und wir mussten alles von Null aufbauen, und gerade was so ein Volk braucht, um einen Staat zu gründen, ist natürlich Werkzeuge für Landwirtschaft, Medizin, Waffen für Militär, um sich zu verteidigen. Und gerade Israel, dieses kleine Land, das immer angegriffen wird, wir waren und sind ja umzingelt von den vielen arabischen Nachbarstaaten, die uns vernichten wollen. Und das ist das, was wir am meisten brauchten. Aber was taten die arabischen Nationen? Die haben gedroht mit einem Boykott. Wer Israel beliefert mit Landwirtschaftsgeräten, mit Medizin oder mit Waffen, den stellen wir unter ein Ölembargo. Der bekommt kein Öl mehr. Und was taten die Nationen? Haben natürlich gesagt, ja, okay, dann schicken wir nichts zu Israel. Und so stand Israel da und wollte ein Land aufbauen und keiner belieferte uns aus Europa, was wir brauchten. Und wenn du nichts hast, dann wirst du erfinderisch. Und so ist Israel, dachten, okay, wenn die uns nichts liefern, dann müssen wir uns alleine die Sachen erfinden. Und da habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel diese für die Landwirtschaft, diese Erfindung mit dieser simplen Tropfanlage ist das. Das ist ein Schlauch mit einem kleinen Loch, der ist gesteuert mit Computer und da bekommt jedes Pflänzchen genauso viel Tropfen, wie es braucht. Und das spart unwahrscheinlich viel Wasser. Und das wird mit Computer gesteuert und das geht an und aus, wie wir es einstellen. Und das wird heute in die ganze Welt verbreitet und exportiert. Und die ganze Welt genießt heute von diesen Erfindungen, die in Israel erfunden wurden, weil wir damals boykottiert wurden. Übrigens, in Israel hat das fast jeder auch zu Hause im Garten. Unsere Hausfrauen brauchen nicht jedes Mal die Blumen zu gießen. Die haben fleißige Männer, die bauen ihnen die Schläuche da rein überall. Und dann, wenn wir 1-2 Tage vergessen, die Blumen zu gießen, dann besonders bei uns, wo ich wohne, dann ist das sofort ausgetrocknet. So trocken ist es dort bei uns. Viele andere Erfindungen noch, weil wir einfach nichts rein bekamen und keiner belieferte uns mit Sachen. Zum Beispiel auch im militärischen Bereich. Israel, das ist die neueste Erfindung, auch wir haben ein Gewehr, das schießt um die Ecke. Und wenn wir keine Waffen importiert bekommen von Israel, dann muss Israel eben ihre eigenen Waffen. Und diese Waffe, die wird auch in die ganze Welt heute exportiert und vertrieben. Und das ist eine ganz interessante, die schießt um die Ecke. Die Kamerapille im medizinischen Bereich, das ist auch eine ganz kleine Pille, die hat eine Kamera, die verschluckst du und dann kann der Arzt genau sehen, was du gestern gegessen und getrunken hast. Muss man aufpassen, was man vorher trinkt. Darf man nicht zu viel trinken. Und kann er genau durchleuchten, alles, was da abläuft im Bauch. Und die wird in der ganzen Welt heute von allen Ärzten in allen Krankenhäusern gebraucht. Die wurde in Israel erfunden und entwickelt. Die ganze Welt genießt heute von diesen Errungenschaften in Israel. Dann gehen wir rüber auch der USB-Stick. Bestimmt jeder Zweite hat ja einen USB-Stick, so einen Memory-Stick in der Tasche. Das ist eine israelische Erfindung. Instant Messenger, ICQ, waren alles Vorläufer von Skype und Facebook, wurden in Israel entwickelt und von der israelischen Filiale dort erfunden. Dann, was ganz Neues, nicht ganz Neues, das kommt gleich, die Cherry-Tomaten. Die kennt ihr alle? Das ist auch eine israelische Entwicklung. Wir haben auch schwarze Tomaten, wir haben ganz interessantes Gemüse dort in Israel. Und was ganz Neues ist auch, und das ist top aktuell, das bekam jetzt, das ist eine Paprikaschote, kernlos, süß, und die werdet ihr demnächst auch auf dem Gemüseteller bekommen. Die hat den ersten Preis bekommen. Jetzt in Berlin gibt es immer so eine Food-Logistiker-Ausstellung und da kommen von der ganzen Welt mit neu entwickelten Gemüse und Israel war auf dem ersten Platz. 7,5 Millionen Einwohner in Israel hat mehr Unternehmen an die US-Technologiebörse Nasdaq gebracht als Deutschland mit 80 Millionen Einwohner und viele andere Länder auch. Noch ein Beispiel, Firewall. Das kennt ihr, das Sicherheitsprogramm, die Software im Computer, auch eine israelische Erfindung. Und übrigens, der Name kommt auch aus der Bibel, aus Zacharia, wo Gott sagt, ich werde wie eine feurige Mauer um sie sein. Und deswegen heißt Firewall auch Firewall, eine israelische Erfindung. Viele andere Funktionen im Apple-Gerät, in Apple-Geräten, wie die visuelle, wie der visuelle Anrufbeantworter, Amazon, Kindle, all das. Und ich könnte noch viel, viel anderes noch erwähnen, kam alles aus Israel. Im medizinischen Bereich, die Firma Teva ist heute weltweit das größte Unternehmen für Generika. Es gibt nur wenige Haushalte auf der Welt ohne Medikamente made in Israel. Und denkt daran, das ist ein winzig kleines Land, wir sind gerade mal 64 Jahre alt. Vor 64 Jahren war das alles nur Wüste und Sumpfland. Medikamente zur Parkinson-Behandlung und andere Behandlungen. Und ich denke, und viele andere Medikamente. Und ich denke, wer Israel boykottieren will, der soll es auch richtig machen. Der soll auch zum Arzt gehen und sagen, diese Pille möchte ich nicht und diese Medikamente gegen Parkinson und die alle, die in Israel hergestellt wurden und erfunden wurden, die verschreibt mir nicht. Aber nein, das machen sie nicht. Auf so ein paar Tomaten können sie leicht verzichten und schreien und Israel boykottieren. Aber wenn es hart auf ihr Leben und Tod geht, dann nicht. Was ganz Neues ist auch ein Bluttest. Das wurde noch dieses Jahr entwickelt. Ein ganz simpler Bluttest, der herausfindet, schon ganz am Anfang, ob du Krebstumor im Körper hast oder nicht. Und das ist auch in Israel erfunden worden. Noch ein letztes Beispiel für alle Mercedes-Fahrer. 98 Teile in diesem Mercedes S-Klasse wurden in Israel hergestellt und entwickelt. Besonders die Computerteile, das ist sehr computerisiert, diese Wagen heute. Und 98 Teile in diesem S-Klasse, neueste Modell, wurden in Israel hergestellt. Also wenn ihr Israel unterstützen wollt, dann kauft euch ein Mercedes S-Klasse. Und das alles, ein Moment. Aber ich sage das alles nicht, diese ganze Liste habe ich jetzt nicht gesagt, um anzugeben und zu zeigen, schaut mal, wie gut, wie schlau wir sind. Das ist nicht mein Ziel, sondern um zu betonen, dass auf diesem Volk ein Segen Gottes liegt. So viel Segen. Allein aus einem kleinen, winzigen Volk, das gerade vor 64 Jahren dort ankam nach Israel, gerade noch es geschafft hat, aus dem Holocaust zu überleben, rüberzukommen. Mager kamen sie dort an, in ein Sumpfland, ein trockenes Land, umzingelt von Feinden, die sie vernichten wollten bis heute. Und die alle 10 Jahre, ungefähr Durchschnitt alle 10 Jahre, haben wir einen Überlebenskrieg durchzumachen. Integrationen, keine Bodenschätze. Trotzdem, so viel Segen, nicht nur für uns, was wir alles errungen haben. Übrigens, die meisten Errungenschaften, die meisten Erfindungen, die in Israel erfunden werden, die werden erstmal exportiert. Da genießt ihr viel eher was von als wir. Und das allein, weil Gottes Segen auf diesem Volk liegt. Und wir lesen da einen wunderbaren Vers, wir kennen den bestimmt alle aus Römer 11, Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt geworden ist, was würde ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Mit dieser Verwerfung ist das Ablehnen von Jesus gemeint, wie sie vor 2000 Jahren Jesus abgelehnt haben und nicht angenommen haben. Aber auch wenn sie ihn verworfen haben, was für ein Segen hat sich in die ganze Welt verbreitet. Nicht nur für Israel, sondern in die ganze Welt. Wie viel mehr wird der Segen sein, wenn sie einmal Ja sagen werden zu Jesus? Und das ist, was wir hier heute nur sehen. Dieser Segen, der aus diesem Volk und diesem Land herauskommt, ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was noch voraussteht. Das größte Paradox ist, obwohl Israel weltweit auf Nummer 1 in Beiträge an die Menschheit steht, belegt es den ersten Rang im Index der Feindseligkeit. Obwohl so viel Gutes und Segen rausgekommen ist aus Israel, wovon die ganze Welt genießt, wird Israel trotzdem betrachtet als der Grund, weshalb es keinen Frieden auf der Welt gibt. Denn bei zahlreichen Umfragen, wird Israel wahrgenommen als das Land, das den Weltfrieden am meisten bedroht. Das ist laut aktuellen Umfragen, warum es keinen Frieden auf der Welt gibt. Die meisten sagen Israel. Und das zeigt uns eins, dass die Lügenindustrie gegen Israel den Sieg über die Fakten trägt und der Mensch glaubt, was er glauben will, egal was Israel macht. Dabei weist der israelisch-arabische Konflikt auf die niedrigste Opferzahl in den Annalen der anderen internationalen Konflikte. Und das hält die Medien auch nicht ab, weiter zu verbreiten, dass Israel einen Völkermord an die Palästinenser anrichtet, dass er sie diskriminiert und dergleichen. Man muss mal in Israel gewesen sein, um zu verstehen, was wir dort durchmachen, was wir dort alles ertragen müssen. Das kann man gar nicht einfach so von der Ferne verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, als Österreicher, wenn Österreich umzingelt wäre mit nur Feinden, die auf die nächste Gelegenheit warten würden, um euch alle umzubringen. Wir sind gerade mal so ein kleines, winziges Völkchen, umzingelt von über 300 Millionen Arabern, die uns alle vernichten wollen. Das ist gar nicht so angenehm, das zu wissen. Und es ist leicht, von einem friedlichen Land wie Österreich Israel zu kritisieren und zu verurteilen, weil man diese Situation nicht kennt. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, damit ihr versteht, wie wichtig es ist, sich mal das mitzuerleben, um zu verstehen, was wir durchmachen. In meinem Militärdienst als Reservesoldat ab und zu haben verschiedene Jobs dort zu tun, aber da stand ich auch mal und habe an den Checkpoints zwischen Jerusalem und Ramallah und habe die Autos kontrolliert, die dort reinfahren. Da musst du 8 Stunden am Stück stehen und die Araber kontrollieren, ob sie keine Bomben haben, ob sie Erlaubnis haben, nach Israel, nach Jerusalem reinzufahren und dergleichen. 8 Stunden lang, ob 40 Grad Hitze oder nicht, ist egal. Und das gefällt den Arabern natürlich nicht. Und die schimpfen und die schreien und die verfluchen dich. Und daran haben wir uns schon gewöhnt. Aber was auch sehr oft passiert, besonders bei den palästinensischen Frauen, dass die uns israelische Soldaten anspucken. Wir stehen da als israelische Soldaten mit Uniform, mit Gewehr. Und die palästinensischen Frauen kommen rein, die wissen, dass wir sie nicht berühren dürfen, wir dürfen sie nicht festnehmen, da gibt es dafür israelische Soldatinnen, die das machen. Und sie nutzen das fies aus und spucken uns ins Gesicht. Was willst du da machen? Was würdest du machen, wenn das dir passiert würde? Willst du sie abschießen? Kannst du nicht. Willst du eine reinhauen? Geht auch nicht. Anklagen vors Gericht bringen? Wofür? Wegen Anspucken? Nein. Wir müssen das 8 Stunden lang verschlucken. Nicht die Spucke, aber die Demütigung. Aber die Demütigung. Und mach das mal 2-3 Wochen lang, 8 Stunden am Tag. Und das noch einmal. Lassen wir es vorübergehen und nochmal. Und jedes Mal wischen wir das ab. Weil du kannst echt nichts machen. Und dass dann mal ein israelischer Soldat ausrastet, weil das Maß voll ist und hat die Nase voll und ihr wirklich mal eine reinhaut, wisst ihr, was dann passiert? Sofort die Medien knipsen das und zeigen dann, denn in der ganzen Welt schaut man die bösen israelischen Soldaten, die verprügeln die Frauen. Aber keiner versteht, woher das kam. Ich will das nicht berechtigen. Aber ich kann das zum Teil verstehen, wir sind auch nur Menschen wie du und ich. wie ihr. Wir sind aus dem gleichen Material gemacht wie ihr. Und dass da einer mal ausflippt und ausrastet, das passiert. Aber das kann man nicht verstehen von einem Land, dass so etwas nicht durchgeht. Und deswegen muss man mal nach Israel reisen. Ja, jetzt nicht direkt in der Militär mitmachen, aber mal nach Israel reisen, um das vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, was das für eine Situation ist. Wie wichtig uns Sicherheit ist. Weshalb wir überall kontrolliert werden, wenn wir in einen Supermarkt gehen, in ein Café, in ein Restaurant, steht immer ein Wächter draußen. Alle Kindergärten, alle Schulen haben einen bewaffneten Wächter draußen. Es darf keine jüdische Schulklasse einen Ausflug machen, wenn nicht ein bewaffneter Erwachsener dabei ist. Dann darf der Ausflug nicht stattfinden. Und das tun wir nicht, weil wir es gerne tun, weil wir einfach ständig angegriffen werden. Und das muss man verstehen. Und man muss dorthin reisen, man muss mal dort sein, um das richtig zu verstehen und weshalb das ist. Und in den letzten Jahren wird Israels Existenzrecht immer häufiger und häufiger in Frage gestellt. Zum Beispiel vor einigen Jahren hat Ahmadinejad laut offiziell ausgerufen vom UNO-Hauptgebäude in New York, Israel hat kein Existenzrecht. Und seitdem fühlen sich andere Anführer von anderen Nationen auch freier, unser Existenzrecht in Frage zu stellen. Darüber wird offen diskutiert und debattiert in den Medien, ob wir überhaupt ein Existenzrecht haben. Ich weiß auch nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, wie das sich anfühlt, wenn man ständig über diskutieren würde, ob ihr Österreicher überhaupt ein Recht habt zu existieren. Vor 2 Monaten war ich woanders und da habe ich gesprochen, da war so eine Fliege, die flog vor meinen Augen herum. Wisst ihr, was ich getan habe? Hab sie zerschlagen. Weil für mich hatte diese Fliege kein Existenzrecht. Und genauso ist es auch mit Israel. Wenn die Welt davon überzeugt ist, dass wir kein Existenzrecht haben, wenn es einmal so weit ist und es tendiert in diese Richtung, dann ist es leicht, die Hand zu heben, wenn abgestimmt wird, sollen wir eine Armee gegen Jerusalem, gegen Israel schicken oder nicht. Denn das wird einmal kommen. Sacharja 12, dort steht, dass eines Tages werden alle Nationen gegen Jerusalem ziehen. Und bevor sie das tun werden, muss das abgestimmt werden. Und wenn Israel immer weniger populär wird auf der Welt und immer mehr oder mehr Menschen sehen kein Existenzrecht in uns Israelis, dann ist leicht die Hand gehoben und eine Armee gegen Israel geschickt. Aber wollen wir mal kurz sehen, was Gott sagt über unser Existenzrecht. Und ich da glaube, oder bin genauer gesagt, ich bin davon überzeugt, darauf kommt es nämlich auch an. Und hier lesen wir in einem Moment. In Jeremia 31, Vers 35 und 36, fangen von Vers 35 an. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Wenn diese Ordnungen jemals vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann erst soll auch der Same Israels aufhören, ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Wisst ihr, wenn die Sonne auch nur 1 Grad näher an der Welt dran wäre, würden wir alle verbrennen. Wenn die Sonne auch nur 1 Grad weiter entfernt sein würde, würden wir alle erfrieren. Gott hat eine perfekte Ordnung geschaffen und ganz klipp und klar hier gesagt, wenn diese Ordnung nicht mehr eingehalten wird, nur dann kann es sein, dass Israel nicht mehr ein Volk sein wird, nicht mehr existieren wird. Deswegen ist das ein Vers, eine ganz klare Zusage Gottes, dass Israel weiterhin existieren will. Auch wenn die ganze Welt über unser Existenzrecht debattiert und zweifelt und kein Existenzrecht in uns sieht. Und deswegen ist es wichtig, auch auf der Seite Israels zu sein, auch wenn das nicht politisch korrekt ist, das ist biblisch korrekt. Und der letzte Punkt, damit komme ich zum Schluss, ist das, weshalb die christliche Botschaft auch existiert, aus diesem Auftrag Gottes an die christliche Welt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wisst ihr, das jüdische Volk versteht etwas ganz anderes unter Jesus als ihr. Für die Juden ist Jesus ein Verfolger. und erst recht kein Erlöser. Für die Juden ist Jesus jemand, der 2000 Jahre lang sie verfolgt hat und versucht hat, sie zu vernichten. Wenn die Christen das alle 2000, diese letzten 2000 Jahre getan haben, dann hat Jesus sie dazu beauftragt. Das, so denkt ein Jude. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt gerade in diesen Endzeittagen Christen aufstehen und dem jüdischen Volk Liebe und Trost zeigen. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir besser sind. Darauf kommt es gar nicht an. Sondern durch diesen Trost und Liebe macht ihr es möglich, für einen Juden zu realisieren, zu verstehen, dass von diesem Jesus auch Liebe und Erlösung kommen kann. Denn wenn ein Jude die ganze christliche Geschichte kennt, wie oft wir verfolgt wurden und verspottet und vernichtet wurden von seitens der Christen. Und wenn Jesus wiederkommen wird und auf dem Ölberg stehen wird, wie die Bibel es voraussagt. Aber wir kennen nicht keinen positiven Jesus, keinen liebenden, erlösenden Jesus. Dann wird das jüdische Volk Jesus ein zweites Mal ablehnen und nicht annehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass Christen das jüdische Volk trösten und lieben. Denn dadurch werden sie zu Wegbereitern für unseren Herrn Jesus, zurück zu seinem Volk. Zwei Verse nach dem Vers, tröstet, tröstet mein Volk, dort steht, bereitet unserem Herrn den Weg. Jesaja 40, Vers 3. Und das ist der wichtige Auftrag der christlichen Botschaft. Das ist genau das, was wir tun. Es wurde vorhin erwähnt, wir haben ein Heim für Holocaust. Wir tun verschiedene, nehmt die Zeitung mit, verschiedene Projekte unter dem jüdischen Volk. Aber dieses Haus für Holocaust-Überlebende, was wir, die christliche Botschaft dort aufgebaut hat, das ist so ein großes Zeugnis in Israel. Und als wir das aufgebaut haben, haben wir auch Handwerker aus Deutschland geholt, die das renoviert haben. Und als sie am Arbeiten waren, am Anstreichen und Renovieren, da stand ein älterer jüdischer Herr daneben und hat sich das angesehen. Ein Holocaust-Überlebender. Auf einmal hat er Tränen in den Augen gehabt, er fing an zu weinen. Und als wir oft zu ihm kamen und fragten ihn, was ist los? Und dann zeigte er uns eine eintätowierte Nummer von dem KZ. Und hat uns gesagt, ich habe mir geschworen, seit dem Holocaust nie wieder ein deutsches Wort in meinen Mund zu nehmen. Aber als ich diese Handwerker gesehen habe, mit was für einer Liebe sie rübergekommen sind, auf ihren Arbeitsurlaub verzichtet haben, auf eigene Kosten hier hingeflogen sind, mir dieses Haus streichen und renovieren mit solch einer wahren, tiefen Liebe, habe ich mich entschlossen, diesen Schwur zu brechen. Und genau das muss im Herzen eines Juden geschehen, bevor er Jesus anerkennen kann. Bevor er es für möglich halten wird, dass von diesem Jesus auch Liebe und Erlösung kommen kann. Das ist schwierig für das jüdische Volk, das nur Verfolgungen seitens der Christen kennt, auf einmal zu glauben, dass von diesem Jesus Liebe kommen kann. Und das ist unser Auftrag. Und wir in Jerusalem sind nur der verlängerte Arm von den vielen Christen in der ganzen Welt und besonders auch hier aus Österreich, um diese Liebe rüberzubringen. Und ich bin jedes Mal erschrocken, festzustellen, wie viele Juden noch nie solch eine Liebe erlebt haben von einem Christen. Wie viele Juden es noch nicht für möglich halten können, dass es solche Christen auf der Welt überhaupt gibt, die ihn liebhaben können. Es gibt noch so viele, die davon noch nichts gehört haben, die noch nie einen liebenden Christen getroffen haben. Aber die Zeit ist nahe, Jesus kommt bald wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber die Arbeit ist noch groß. Denn Jesus steht vor der Tür. Amen. Er kommt bald wieder. Gottes Segen. Dankeschön. I would just like to take this time right now. Ich möchte jetzt diese Zeit einfach dafür nehmen. In Genesis 12 it says that he that blesses Israel, I will bless. Im 1. Buch Mose 12 heißt es, wer Israel segnet, den werde ich segnen, sagt Gott. And you know, I come from America. Und ihr wisst, ich komme aus Amerika. And I have seen that the presidents that have blessed Israel and been on Israel's side, America has been blessed because of this stand. Ich habe einfach gesehen, wie die Präsidenten, die an Israels Seite gestanden sind, dass sie einfach gesegnet worden sind. Und ich habe auch erlebt, wie Amerika als Nation um ihres Segens gegenüber Israel selbst gesegnet wurde. And God also says, He that touches Israel touches the apple of my eye. Und Gott sagt auch, wer Israel anrührt, rührt meinen Augapfel an. And we as Christians have this responsibility to change our way of thinking to the way God thinks. Und wir als Christen haben die Verantwortung, an unsere Denkweise daran auszurichten, wie Gott nämlich denkt. And I just feel led to ask you. Und ich spüre das einfach, wie ich geführt bin, euch zu bitten, diese Frage zu stellen. Do you love what God loves? Liebt ihr, was Gott liebt? Does your heart break for what God's heart breaks for? Bricht euer Herz für die Dinge, die Gottes Herz brechen lässt? And you've heard the message tonight. Ihr habt die Botschaft gehört heute Abend. And I know there are people in this room. Und ich weiß, es sind Leute hier in diesem Raum, who have had prejudice against the Jewish people. Die einfach Vorurteile gehegt haben gegen das jüdische Volk, gegen jüdische Menschen. And whose grandparents even had had the Nazi flags in their house. Und deren Großeltern vielleicht einfach Nazi-Embleme oder Nazi-Flaggen im Haus gehabt haben. And if you were spoken to tonight by the Holy Spirit. Und wenn es dich anspricht, einfach durch den Heiligen Geist, wenn er dich adressiert, I wanna call us to repentance. Dann möchte ich einfach aufrufen zur Buße. You know, it's the kindness of God that leads us to repentance. Es ist ja die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. And God has been so good to us. Und Gott, er ist so gut zu uns. And we were grafted into that olive tree. Denn wir sind von ihm doch eingepflanzt worden in diesen Olivenbaum. We, the Gentiles. Die Heiden, wir sind eingepfropft in den Olivenbaum. And I want to ask you to those who want to and those who feel like God is speaking to them. Und ich möchte, dass die einfach den Eindruck haben, dass Gott zu ihnen spricht und die das dann auch wollen. That we repent of our father's sins. Dass wir Buße tun für die Sünden unserer Väter. We repent of hating the Jews. Dass wir Buße tun dafür, dass Juden in unseren Familien gehasst wurden. That we repent of not being for Israel. Dass wir Buße tun dafür, dass wir nicht für Israel eingetreten sind. Even as a country. Und das selbst als ein ganzes Land. And if we do this, und wenn wir dies tun, if we humble ourselves, wenn wir uns demütigen, and we repent before the Lord, und vor dem Herrn einfach Buße tun, then he promises, dann hat er uns versprochen, that he will heal our land, dass er unser Land heilen wird, and that he will bless us, und dass er uns segnet. So right now, let's get on our knees. Und ich möchte, dass ihr auf die Knie geht. God, the Holy One of Israel. Gott, du, der Heilige Israels. Who have created heaven and earth. Der du Himmel und Erde geschaffen hast. You called out Abraham to be the father of a nation. Du hast Abraham dazu berufen, Vater einer großen Nation zu sein. And he believed you by faith, and it was given to him righteousness. Und er glaubte dir einfach im Glauben und es wurde ihm gerechnet als Gerechtigkeit. And we are the spiritual children of Israel, of Abraham. Und wir sind in einer Weise die Kinder Israels und Abrahams. Spiritually. Geistig gesprochen. And right now we want to repent. Und so wollen wir Buße tun, jetzt hier. For the sins of our forefathers. Für die Sünden unserer Vorväter. That persecuted the Jews. Die Juden verfolgt haben. God's people. Gottes Volk. we repent. We repent. Und wir tun Buße. Forgive us. Forgive our ignorance. Forgive our arrogance. Bitte vergib uns. Vergib uns unsere Ignoranz und vergib uns unsere Arroganz. We break every curse that has been handed down to us through the generations. Wir brechen jeden Fluch, der uns weitergereicht wurde durch die Generationen. Of hating God's people. Der Fluch des Hasses gegenüber Gottes Volk. In Jesus' name we renounce it. In Jesu Namen wir widersagen dem. We release our prejudice. Wir lassen einfach unsere Vorurteile los. We release our judgment. Wir lassen unsere Urteile, unsere Richten einfach los. Because we want to be judged with mercy. Weil wir ja mit Barmherzigkeit gerichtet werden wollen. And we bless Israel. Und wir segnen Israel. We bless the Jewish people. Wir segnen das jüdische Volk. Because those who bless them will be blessed. Denn die, die sie segnen, werden selbst gesegnet werden. And God forbid that we touch the apple of your eye. Und möge Gott uns behüten, dass wir den Augapfel Gottes anrühren. And we also pray against any hate we have had in our hearts towards the Arabs. Und wir beten auch gegen jede Form des Hasses, die wir gegen Araber gehegt haben. We repent. Und wir tun Buße. You made Ishmael a great nation. Du hast Ishmael zu einer großen Nation gemacht. You have a plan for them. Und du hast einen Plan für sie. And you love them. Und du liebst sie. We repent of our prejudice against Muslims. Und wir tun Buße gegenüber unseren Vorurteilen gegenüber Moslems. Fill our hearts with love. Füll unsere Herzen mit Liebe. Fill our hearts with your love. Füll unsere Herzen mit deiner Liebe. That we can see with your eyes. Dass wir mit deinen Augen sehen können. That we can feel with your heart. Und dass wir fühlen können mit deinem Herzen. That we can speak your words of life. Und dass wir deine Worte des Lebens einfach aussprechen können. That our lips will bless the Jews, the Arabs, the Palestinians. Und dass unsere Lippen einfach die Juden, die Araber und auch die Palästinenser segnen. Or any people that we have had prejudice against. Oder was auch immer für Völker wir Vorurteile gegen hatten. We release it. Und wir lassen das los. And we receive your forgiveness. We receive your mercy. Und wir empfangen deine Vergebung. Und wir empfangen deine Barmherzigkeit. Thank you for your cleansing. Danke für deine Reinigung. Thank you that you see us righteous when we confess our sins. Danke, dass du uns als gerecht ansiehst, wenn wir unsere Sünden bekennen. There is no condemnation. Es gibt keine Verdammung. You have wiped away our sins as far as the east from the west. Du hast uns unsere Sünden einfach abgewischt und sie von uns entfernt, weiter als der Osten vom Westen entfernt ist. And you have taken our sins and placed them in the deepest sea. Du hast unsere Sünden genommen und dass sie versenkt in der tiefsten See. We thank you. Und wir danken dir dafür. We are blessed. Wir sind gesegnet. We are cleansed. Wir sind gereinigt. We are changed in our hearts. Und wir sind verwandelt in unserem Herzen. We thank you and we praise you. Und wir danken dir dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You've never asked Jesus into your life. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast noch nie Jesus in dein Leben eingeladen. You can't honestly say that you know where you have a personal relationship with Christ. Du kannst nicht wirklich sagen, ehrlich, dass du Jesus kennst oder eine persönliche Beziehung mit ihm hast. But you can start tonight. Aber heute Abend kann es für dich beginnen. Jesus is alive. Jesus lebt. He rose from the dead. Er ist von dem Toten wieder auferstanden. He died as the Lamb of God. Er starb als Lamm Gottes. On a cross to take away our sins. Am Kreuz, um unsere Sünden zu nehmen. And the Bible says he is a life-breathing spirit. Und die Bibel sagt, dass er ein lebengebender Hauch ist, Geist ist. You can have an encounter with him tonight. Du kannst heute Abend eine Begegnung mit ihm haben. I'd like to pray for you and then ask you to pray with me. Ich möchte erst für dich beten und dann dich bitten, einfach mit mir zu beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for what we've heard. Für das, was wir gehört haben. Lord, we thank you for coming. Herr, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist. As an Israeli. Als ein Israeli. As a Jew. Als ein Jude. To this world to die for us. Hier auf dieser Welt, um für uns zu sterben. If you would like to receive Christ tonight. Wenn du Christus heute Abend empfangen möchtest. And the gift of salvation. Und das Geschenk der Errettung. Pray with me. Dann bete mit mir. But speak it with your mouth. Aber sprich es mit deinen eigenen Lippen aus. Quietly. Im Stillen. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Say those words. God in heaven. Worte. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. And rose for me. Und auch wieder für mich auferstanden ist. God forgive me. Gott, vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Come into my life. Komm in mein Leben. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. We love you and praise you. Und wir lieben dich und preisen dich. Just lift your hand to the Lord if you'd like. Heb deine Hand zum Herrn, wenn du möchtest. Just worship the Lord. Und bitte den Herrn an. The Lord inhabits the praises of his people. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Thank you, Lord.